Chemtrails, Illuminaten, Reichsbürgerbewegung. Seit wir alle im World Wide Web vernetzt sind, nehmen die Verschwörungstheorien zu. Aus dem Netz verbreiten sich diese Ideen auf die Straße und werden Bestandteil von Demonstrationen. Auf den ersten Blick unterscheiden sich diese Verschwörungstheorien. Bei genaueren Hinsehen lassen sich Gemeinsamkeiten feststellen. Also eine klassische Verschwörungstheorie hat verschiedene Funktionen und verschiedene Merkmale. Eine klare Schuldzuweisung an eine bestimmte Gruppe, meistens sind es verschiedene Personengruppen oder Staaten, und denen werden dann immer verschiedene Ereignisse und gesellschaftliche Entwicklungen zugeschrieben. Dabei sind Verschwörungstheorien kein neues Phänomen. Eine Zunahme von Verschwörungstheorien an sich würde ich gar nicht sagen, weil Verschwörungstheorien gibt es schon seit 200, 300 Jahren, die auch aus verschiedenen Gründen eingesetzt wurden. Einerseits bei Regimen zur Machterhaltung oder andererseits, um dieses Regime zu stürzen, wurden auch Verschwörungstheorien eingesetzt, indem die Machthaber zu einer Verschwörungselite zugeschrieben wurden. Was anders ist im Vergleich zu früher? Die Verschwörungstheorien sind meiner Meinung nach mehr in den Fokus gerückt. Durch das Internet nimmt man viel, viel mehr Verschwörungstheorien wahr, nimmt die Leute auch wahr, die dran glauben, und was man immer nicht unterschätzen darf, es gibt jetzt eine Möglichkeit, dass diese Menschen sich vernetzen. Diskussion ist wesentlicher Bestandteil einer Demokratie. Leider gestaltet sich die Debatte mit Verschwörungstheoretikern schwierig. Und eine Verschwörungstheorie lässt auch recht wenig Spielraum zu, dass es zufällig oder noch andere Meinungen gibt, sondern die sind sehr, sehr eindimensional. Diejenigen Leute, die Verschwörungstheorien glauben oder verbreiten, die sind auch immer prinzipiell auf der richtigen Seite. Sprich, sie sind immer auf der Seite, die nicht Teil der Verschwörung sind, sondern der Seite, die entweder die Betrogenen sind oder die Verschwörung aufklären. Verschwörungstheorien sind auch fester Bestandteil der politischen Debatte, zumindest an den Rändern. Es gibt natürlich auf politischen Seiten, die sich als links oder rechts definieren, Ansätze für Verschwörungstheorien. Am einfachsten ist es beim Rechtsextremismus, der aufgrund von vergangenen Entwicklungen des Nationalsozialismus, also Holocaust, Kriegsschuld, auf Verschwörungstheorien aufbauen, die aber damals auch schon auf Verschwörungstheorien aufgebaut haben, indem sie gesagt haben, die Juden stecken hinter allem. Und der aktuelle Rechtsextremismus hat diese Komponente immer noch, sei es Antisemitismus, sei es die Vergangenheit, plus noch eine falsche Kapitalismuskritik, indem man nur dieses Finanzkapital, nur ausländisches Kapital kritisiert. Und dahinter vermutet man dann wieder den Juden oder die USA. Am Linksextremismus, wenn man den Begriff nehmen möchte, gibt es auch verschwörungstheoretische Ansätze, und zwar besonders im Marxismus-Leninismus würde ich verschwörungstheoretische Komponente sehen, und zwar die Vorstellung, dass es eine kapitalistische Klasse gibt, die aufgrund ihrer personellen Funktion agieren und nicht eine systematische Kritik dahinter sehen. Und was noch hinzukommt, ist so ein kruder Antiimperialismus, in dem bestimmte Staaten immer wieder die Schuld gegeben wird für Kriege, die auch als kapitalistische Projektionsfläche gesehen werden. Wenn wir uns diese Staaten anschauen, ist es meistens Israel oder die USA. In Berlin verschwindet ein Mädchen und soll angeblich vergewaltigt worden sein. Die Meldung stellt sich als Zeitungsende heraus. Dennoch wollen einige Russlanddeutsche die Wahrheit nicht hören und glauben an eine Verschwörung. Jeden Montag demonstrieren sogenannte Patrioten in Dresden für ihre Sicht auf das Abendland. Dabei wird verschwörungstheoretisches Vokabular wie Mainstream-Medien und Lügenpresse wie selbstverständlich verwendet. Ich habe den Eindruck, dass einige Menschen durch ihre kritische Haltung zeigen wollen, wie gebildet sie sind. Dabei sollten sie aufpassen, nicht Verschwörungstheorien zum Opfer zu fallen.